Tod, wer Schmerzen kennt. Vom Feuer, das die Haut verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht. Mein heißer Schrei. Don't. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Rammstein. Feuchte Äugelein wird nachher gefangen in der Finsternis. weil es etwas bitter schmeckt, wird sie selten nur geküsst. Ja, gefangen in der Finsternis sieht sie nie das Licht der Sonne. Vor Geilheit zuckend fleht sie dann die Zunge in dem Mann an. Küss mich, küss mich, küss mich, küss mich. Die Zunge kriecht jetzt aus dem Mund und schlägt ihr wild und in Ekstase mehrmals heftig ins Gesicht. Sie blutet schrecklich aus der Nase. Gefangen in der Finsternis sieht sie nie das Licht der Sonne. Vor Geilheit zucken pflegt sie dann die Zunge in dem Mann an. Küss mich, küss mich. Der beste Seemann. dich, befehl ich dir. Wende dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich. We'll be right back. was auseinanderbricht. Du riechst so gut, du riechst so gut, ich geh dir hinterher. Du riechst so gut, ich finde dich so gut, so gut. Und von der Seite den Fisch gibt er ihr selbst. Dieser Hund deckt sich vor leerem Hoden. Die alte Haut fällt auf den Boden. Er liebt die Schwester und von hinten der Fisch frisst sich zum Mund. Die Kiemen blutig noch vom Saugen an den roten, großen Augen. Leichtzeit, Leichtzeit, Leichtzeit, Leichtzeit, Leichtzeit, Leichtzeit, Leichtzeit. Thank you. nicht mein Glück, ist mein Unglück, ist nicht mein.